Acabamos de acoplarnos con la nave madre Contrabanda. Estaremos 2 horas en órbita, no te olvides, 91.4 en Niemandsland. No. Niemandsland. No, no tengo acento, se perdió. Ich bin Horst, ich komme gerade vom Arbeitsamt. Ich wünsche allen Radiohörern schönen Tag, wunderbar, alle toll. Hier scheint die Sonne, ich hoffe es bei euch auch. Radio Contrabanda 91.4 FM. Guten Morgen, hier beginnt eine neue Sendung Niemandsland. Es ist Samstag, der 25. März 2017. Willkommen bei Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Wie gesagt, jeden Samstag von 10 bis 12 direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real. Auch live im Internet unter www.contrabanda.org und im Podcast von Niemandsland unter www.niemandsland.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Leute hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten wie immer aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik. Mein Leben war so einfach. Als sie noch zur Schule ging, die Flamme saß gleich neben mir. Wenn ich Feuer bin, Ober, Ober, Schülerinnen, Ober, Ober, Schülerinnen. Mädchen wie Jungen, Frauen, die keine sind. Machen mich verrückt. Je älter ich bin, Ober, Ober, Schülerinnen, Ober, Ober, Schülerinnen. Gloria fuertes, hago versos, señores. Hago versos, señores, hago versos. Pero no me gusta que me llamen poetisa. Me gusta el vino, como a los albañiles. Y tengo una asistenta que habla sola. Este mundo resulta divertido. Pasan cosas, señores, que no expongo. Se dan casos, aunque nunca se dan casas a los pobres que no pueden dar traspaso. Sigue habiendo solteras con su perro. Sigue habiendo casados con querida. A los déspotas duros nadie les dice nada. Y leemos que hay muertos y pasamos la hoja. Y nos pisan el cuello y nadie se levanta. Y nos odia la gente y decimos, ¡la vida! Esto pasa, señores, y yo debo decirlo. Gloria Fuertes, de su libro Que estás en la tierra, de 1962. Ich mache Verse, meine Herren. Ich mache Verse, meine Herren, mache Verse. Mag aber nicht leiden, wenn man mich Poetin nennt. trinke lieber einen Wein, so wie die Maurer. Hab eine Zugefrau, die mit sich selber spricht. Diese Welt, die macht sich ulkig. Dinge gibt's, ihr Herren, die trag ich Ihnen nicht vor. Fälle gibt's, doch nicht mal Ställe zum Wohnen für die Armen ohne Abstandsgeld. Nach wie vor sind da die Ledigen mit ihren Hündchen. Nach wie vor sind da die Eheherren mit der Geliebten. Noch immer sagt den eisernen Despoten keiner was. Wir lesen, dass es Tote gab und blättern um. Und man tritt uns auf den Nacken, doch niemand steht auf. Und der Hass geht um, und wir sagen, das Leben. All das geschieht, ihr Herren, und ich muss es sagen. Gloria Fuertes. Aus ihrem Buch Und auch auf Erden von 1962. Deutsch von Gustav Siebenmann. Dieses Lied widme ich Iris. Hallo Iris, wenn du mich jetzt hörst, Iris, dann würde ich mich freuen. Du hast heute Geburtstag und ich gratuliere dir von hier, vom Studio an der Plaza Real in Barcelona im Zentrum. 25 Jahre, das ist kein Pappenstiel. Ich freue mich, dass du da bist auf der Welt. Du bringst den Leuten Glück und du hast Glück und wir lieben dich. Yo! Und ein paar Worte zu deinem Namen, Iris. In der griechischen Mythologie war Iris die Botin der Götter. Ihr Symbol ist der Regenbogen, siehe Iris, Mythologie. Der Vorname Iris kann auch als Blumenname von der Gattung Iris, das sind die Schwertlinien, hergeleitet werden. Iris, einen wunderschönen Geburtstag am heutigen 25. März 2017. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 26. Teil. Rot gegen Rot. 3. Kapitel. Frühjahr 1937. Für 3 Tage halten die Anarchisten Barcelona. Am Abend des 3. Tages nehmen sie Kontakte zu einer friedlichen Beilegung der Streitigkeiten auf. Agustín Souchy, einer der Führer der Anarchisten, notiert über die letzten Stunden des Aufruhrs. Donnerstag, der 6. Mai 1937. Um 2 Uhr hat die Regierung immer noch nicht unsere Vorschläge beantwortet. Wir warten mit Ungeduld und Angst. 2:20. Keine Antwort. 3:15. 3 Uhr. Immer noch keine Antwort. Man besprach die Wiederaufnahme der Arbeit in den Außenbezirken, wo die Kämpfe aufgehört haben. Der Verkehr kann aber nicht wieder in Gang kommen, bis die Barrikaden abgebaut sind. Die Delegierten der Transportarbeiter warten auf die Antwort der Regierung, um Befehl zu geben, die Arbeit wieder aufzunehmen. 3:45 und immer noch keine Antwort. 4:05 gibt das Provinzkomitee bekannt, dass sie bereit sind, die Truppen von Valencia aufzuhalten. 4 Uhr, keine Antwort. Endlich, 5:15 antwortet die Regierung. Sie stimmt einem Waffenstillstand zu. Beide Parteien sollen die Barrikaden räumen. Wachen und Posten sollen ins Hauptquartier zurückgezogen werden. Beide Parteien lassen ihre Gefangenen frei. Die Patrouillen nehmen ihre ursprüngliche Funktion wieder auf. Jeder ist erleichtert. Aber kann man dieser Antwort trauen? Werden die Arbeiter in der Telefonica weiter ihren Dienst tun dürfen? Wird alles wieder in Ordnung kommen? Keine Sieger und keine Besiegten. So wollen es die Syndikate und Anarchisten. Die antifaschistische Front soll nicht zerstört werden. Krieg gegen den Faschismus. Einheit der Arbeiterschaft. Das ist der feste Wille der Arbeiter auf den Barrikaden. Über den Rundfunk gab das regionale Komitee bekannt. An alle Arbeiter der CNT, nachdem eine Übereinkunft zwischen den Vertretern der politischen Parteien und der Gewerkschaften zustande gekommen ist, werdet ihr weitere Informationen von den verantwortlichen Komitees erhalten. Verhaltet euch friedlich und ruhig. Denkt daran, dass die Situation Besonnenheit erfordert. Lasst euch nicht auf Provokationen ein, die es darauf anlegen, die Unruhen fortzusetzen. Während die Ereignisse besprochen wurden, stellten sich neue Befürchtungen ein. Schüsse hörte man. Zwei Wagen fuhren zur Via Durruti. Als sie am Polizeipräsidium vorbeikamen, wurden sie beschossen. Am Hauptquartier des regionalen Komitees passierten sie ungehindert, aber kurz darauf begann das Schießen von Neuem. Gewehre, Maschinengewehre und Handgranaten traten in Aktion. Ein schlechtes Zeichen. Ein seltsamer Gegensatz zu der Versicherung, der Konflikt solle friedlich gelöst werden. 5.30 Uhr. Wird es uns gelingen, den Verdacht zu beschwichtigen und die Erregung unter den Kameraden zu besänftigen? Noch um 6 Uhr hörte man Schüsse. Wir schalteten das Licht aus. Ein wunderschöner Morgen. Barcelona schläft ruhig. Bei der Guardia de Asalto, die im Folgenden häufig erwähnt wird, handelt es sich um eine 1931 zum Schutz der Republik ins Leben gerufene Sonderpolizei, in die nur Beamte eingestellt werden, die als verlässliche Republikaner gelten. Diese Polizeieinheit, die von deutschsprachigen Augenzeugen des spanischen Bürgerkrieges oft auf der Suche nach einem deutschen Analogon als Sturmgarde oder Sturmtruppe bezeichnet wird, verfügt über militärische Ausbildung und Bewaffnung und würde, an den Verhältnissen der heutigen Bundesrepublik Deutschland gemessen, nach ihrem ursprünglichen Aufgabenbereich in etwa der Bereitschaftspolizei entsprechen. Augustin Zuschi fährt in seinen Aufzeichnungen fort. Freitag, der 7. Mai 1937. Ein paar Stunden später sah es in Barcelona ganz anders aus. Gemäß der Vereinbarung hatten die Arbeiter ihre Barrikaden verlassen. An vielen Stellen waren die Sperren auch schon abgetragen. Die Arbeiter hatten sich in die Häuser zurückgezogen, aber sie behielten ihre Waffen. Im Stadtzentrum war die Atmosphäre immer noch gespannt. Die Barrikaden der Asaltos, der katalanischen Nationalisten und der PSUC, das ist die Vereinigte Sozialistisch-Kommunistische Partei Kataloniens, standen noch, wurden bewacht. Die Polizei nützte den guten Willen der Arbeiter teilweise aus, sie entwaffnete Leute. Neue Spannungen entstanden zwischen den Asaltos und der freiheitlichen Jugend am Plaza del Pino und Puerta Fer. Dank der besonnenen Haltung der anarchistischen Jugend, die unbewaffnet zum Hauptquartier der Polizei ging und dort Stunden verhandelte, nahm die Polizei endlich eine gemäßigtere Haltung ein und die Barrikaden wurden abgebaut. Das Stadtzentrum glich einer Festung. In hohen Gebäuden hatten sich verschiedene Gruppen verschanzt. Die Gewehrläufe ragten aus Mauern von Sandsäcken, Matratzen und Kissen hervor. Die Asaltos hatten sich die Kirchen geöffnet und sie als Stützpunkte benutzt. Aber die Bevölkerung konnte nun wieder freier atmen. Seit 3 Tagen hatten sie ihre Häuser nicht verlassen können. Jetzt ging jeder auf die Straße. Massen von Menschen schoben sich durch die Barrikaden. Die Kinder spielten Revolution. Sie rollten Steine in Papier und schleuderten sie hinter den Barrikaden hervor auf die Konterrevolutionäre. Überall in den Bars und Cafés besprach man die Lage. Um 8:20 traf die Guardia de Asalto aus Valencia in Barcelona ein. Sie fuhr die Via Durruti hinunter und wurde auf dem Polizeipräsidium begrüßt. Wie werden sich die Polizisten gegenüber den Arbeitern verhalten? Wie werden die Arbeiter das aufnehmen? Als sie am Hauptquartier des Regionalkomitees vorbeikamen, wurde ein Schuss aus einem Wagen abgegeben. Aus einem anderen kam der Ruf »Viva la FAI«. Die FAI, das ist die Federación Anarquista Ibérica, der Verband der iberischen Anarchisten. Es handelt sich hier um einen extremen Teilverband der Confederación Nacional del Trabajo, der anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft. Die FAI, FAI, hat sich die Reinerhaltung der anarchistischen Ideen zum Ziel gesetzt. Offenbar ist die Haltung dieser Polizeieinheit gegenüber den Arbeitern, Syndikalisten und Anarchisten von Katalonien so gemischt wie ihre Zusammensetzung. Die Arbeiter legten die Waffen nieder. Sie denken nicht daran, sich wieder zu bewaffnen. Über die Verhandlungen zwischen den Anarchisten und der katalanischen Regierung berichtet Jaume Miravitlles. Das Ende kam schnell. Als den Anarchisten klar wurde, dass sie mit ihrem Sieg nichts anfangen konnten, suchten sie um einen Waffenstillstand nach. Companch erklärte, er werde darüber nur verhandeln, wenn sie in die Generalitat kämen. Das ist das Gebäude der autonomen katalanischen Regierung an der Plaza Sant Jaume. Jetzt hatten sie Angst. Wie Azaña wünschten sie eine Versicherung, dass die katalanische Regierung ihr Leben garantieren könne. Ich wurde in das anarchistische Hauptquartier geschickt, um die Unterhändler in die Generalitat zu begleiten. Es war keine angenehme Aufgabe. Mir war nicht sehr wohl dabei. Es ist reichlich gefährlich, während eines Bürgerkriegs in Barcelona spazieren zu gehen. Das anarchistische Hauptquartier lag 350 Meter von der Generalitat, aber ich zählte jeden dieser Meter. Kompanch hatte alle Leute in den Gebäuden auf dem Weg angerufen und ihnen mitgeteilt, dass ich in offizieller Mission unterwegs war und dass man nicht auf mich schießen solle. Ich sah, wie die Läufe der Maschinengewehre schwenkten, während ich unter den Balkonen auf der Straße vorbeiging. Die Straßen waren ausgestorben. Eine schreckliche Leere lag in der Luft. Als ich endlich am anarchistischen Hauptquartier ankam, einem Haus, in dem sich früher der Club mächtiger katalanischer Industrieller befunden hatte, sah ich, wie mich hinter den Fenstern Gesichter beobachteten. Es waren die Leute, die uns die Rebellion gebracht hatten. Ich rief: Viva la Repubblica! Sie antworteten mit eben diesen Worten, doch ohne Begeisterung. Sie kamen an die Tür und ich begleitete sie zurück zur Generalitat. Unter ihnen befanden sich Santillan und Garcia Oliver. Wieder wandten sich langsam die Gewehrläufer auf den Balkonen und folgten uns. Schließlich kamen wir zu Kompanch und die Bedingungen des Waffenstillstands wurden ausgearbeitet. Man kam überein, dass keine Repressalien verhängt werden sollten. Der sinnlose Aufstand von Barcelona kommt einem Selbstmord der anarchistischen Bewegung gleich. Seit der Rebellion im Oktober 1934 und der Meuterei der Generale im Juli 1936 hat die Stadt nicht mehr so harte Kämpfe erlebt. Es lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, wie viele Menschen bei den Kämpfen im Mai 1937 ums Leben kamen. Jaume Miravitges spricht von 1500 Toten, fügt aber hinzu, es könnten auch noch mehr gewesen sein. El ejército del Ebro rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro rumba la rumba la rumba la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas rumba la rumba la rumba la. Pero nada pueden bombas rumba la rumba la rumba la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Sie hörten: Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 26. Teil. Barcelona. Rot gegen Rot. 3. Kapitel. Eine Niemandslandproduktion. 2017. Literaturhinweis: Agustín Souchy. Nacht über Spanien. Anarchosyndikalisten in Revolution und Bürgerkrieg 1936 bis 1939. Ein Tatsachenbericht. Erschienen im Trotzdem-Verlag, Grafenau, 1992. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Ich brauche Werden und Brot werden nicht allein. Ich kann mit dir nur glücklich sein. Dich zu gewinnen ist ein Beginnen schwer. Drum will ich endlich dir eingestehen. Du gehst durch all meine Träume und siehst mich zärtlich an und sagst zu mir, ich liebe dich so sehr, ich lieben kann. Du gehst durch all meine Träume und nimmst in jeder Nacht den Sehnsuchtsort von mir, die mich am Tage traurig macht. Und beim Erwachen denk ich mir, heut red ich vor dich hin, sage mit ein paar Worten dir, wie verliebt ich bin. Meine Träume, mir nah und doch so weit. Ach, wären meine Träume so nur einmal Wirklichkeit. Zeit dreht sich vor dich hin. Sage mit ein paar Worten dir, wie verliebt ich bin. Das waren Töne eines Uferschlagers, Frau Lizzi Waldmüller. War damals wie heute Lady Gaga. Gut, nach dieser kleinen geschichtlichen Einlage über den Spanischen Bürgerkrieg und das Ende des Anarchismus hier in Barcelona, kommen wir zu aktuelleren Themen. Im heutigen Niemandsland, jede Menge steht auf dem Programm. Doch erstmal eine kurze Bemerkung zum Wetter heute. Mittlerweile ist die Sonne hervorgekommen nach einer völlig verregneten Nacht und gestern einem verregneten Abend. Auf der Autobahn standen die Pfützen. In manchen Stadtteilen musste der Verkehr unterbrochen werden. Es gab Unfälle, es gab Feuerwehreinsätze, es gab eine Art Regenflut, die über Barcelona niederging. Gestern, unverhofft, unerwartet. Nach den schon sommerlichen Temperaturen um die 27 Grad letzte Woche, gestern dann eine Art Kälteeinbruch. In Madrid hat es geschneit und überall sind die Temperaturen drastisch nach unten gegangen. Mittlerweile also, wie gesagt, die Sonne raus. Im Zentrum von Barcelona. Zaghaft trauen sich ein paar Touristen wieder aus ihren Hotelzimmern auf die Straße. Sie schnuppern ängstlich in die Luft, blicken sorgenvoll in den Himmel, ob da wieder schwarze Wolken kommen, aber es sieht ganz gut aus. Ich werde mal gerade den Mikrotest mit Werner machen und dann werden wir ihn begrüßen. Gut, der Mikrotest ist vollzogen. Das Mikro klingt ganz gut. Hallo Werner, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, zum Wetter. Ich freue mich, dass alles funktioniert hier mit der Technik, weil normalerweise regnet es ja rein hier, wenn es stark regnet und dann gehen viele Sachen kaputt. Aber heute ist es offenbar nicht passiert. Naja, wir haben mittlerweile alle Fenster abgedichtet. Alle kaputten Fensterscheiben sind repariert. Insofern brauchen wir keine Angst zu haben, dass da was reinregnet. Gut, was hast du uns heute mitgebracht an heißen Themen, an aktuellem? Oma, heute ist der 25. März und das ist ja in gewisser Weise ein Jubiläum, weil unsere Chefs, die Obermacker, unsere Politiker, die Regierungschefs, die sind heute alle wo? In Rom. Das ist der 60. Jahrestag der Unterzeichnung der EU, sagen wir, Gründungsverträge. Also das war damals die sogenannte EWG, wurde da ausgehandelt, wo es erstmal nur 6 Mitgliederstaaten gab, die Gründungsväter, sagen wir, der EU. Das waren Frankreich, Deutschland, Italien und die 3 Benelux-Länder. Und damals 6, heute sind 27. Und dann gab es eben diese ganze Entwicklung von der damaligen EWG, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, hin zur EG. Dann hat man das W einfach unterdrückt und dann hieß es nur noch Europäische Gemeinschaft, damit es nicht so deutlich war, worum es eigentlich ging. Ne? Und heute haben wir also die EU, die Europäische Union. Und die treffen sich da heute aber nicht, um irgendwas auszuhandeln oder zu beschließen. Die wollen einfach nur diese 60 Jahre feiern, also sich selbst feiern und ein paar Sonntagsreden halten. Und gibt's natürlich jetzt viele Demonstrationen auch, besonders von Seiten der Linken, mit oder ohne schwarzer Block, das weiß man noch nicht. Und die also demonstrieren wollen gegen eben den neoliberalen Kurs der EU. Ne? Dann die Neofaschisten sind natürlich auch dagegen. Und die Lega Norte, diese in der Lombardei, diese separatistische, rassistische, xenophobe Partei, ne? Die wollen ganz raus aus der EU. Dann gibt's noch diese Bewegung Movimento Cinque Stelle mit Beppe Grillo, die, glaube ich, zu Unrecht oft verglichen werden mit der hiesigen neuen Partei, mit Podemos. Ne? Die wollen nicht aus der ganzen EU raus, die wollen aber aus dem Euro nur raus. Und immerhin haben die dermaßen Zulauf, dass sie bis über 33% jetzt der Wählerschaft hinter sich haben. Also mehr Stimmenunterstützung haben als die Partito Democratico von Renzi, von den Sozialdemokraten. Okay, wir werden sehen, wie das weitergeht, aber eben, wie gesagt, jetzt nach 60 Jahren ist einfach eine andere Situation, ein anderer Geist herrscht heute als damals. Es gibt diese Europa-Euphorie, die ist weg, ne? Und die EU ist eben bedroht von allen Seiten. Die Nationalisten wollen die Souveränität zurück, ne? Dann die Fremdenhasser und die Rassisten, die wollen die Grenzen dicht machen, Schengen wieder abschaffen, ne? Und jetzt mit dem Brexit hat ja das schon angefangen, dieses Auseinanderbröckeln von Europa. Ne? In Niederlanden wurde es im Moment noch abgeschmettert, weil der Wilders nicht weiterkam oder nur zweitstärkste Partei geworden ist. Und das nächste wird dann jetzt sein, vielleicht Frexit, also Frankreich. Da sind jetzt auch bald Wahlen mit die Le Pen sitzt in den Startlöchern. Aber selbst wenn das nicht passiert, ne, Europa zieht einfach nicht mehr am selben Strang. Ne? Hat man jetzt gesehen bei der Immigrations-, der Flüchtlingspolitik. Ungarn, Polen machen, was sie wollen. Und so sieht's aus. Also hoffentlich hat der Papst, den jetzt die Leviten gelesen, der hat ja auch was dazu gesagt. Ja, die Europahymne ist gleichzeitig ein Stück aus Beethovens Symphonie Freude schöner Götterfunken. Was die Europäische Union von Anfang an vielleicht, ich will nicht sagen falsch gemacht hat, aber was die für Interessen hatte, nämlich rein wirtschaftliche Interessen, begonnen hat es ja mit der Montanunion. Es ging ja eigentlich darum, dass Deutschland unter Kontrolle genommen werden sollte von anderen europäischen Ländern, vor allen Dingen von Frankreich und den Benelux-Staaten, damit Deutschland nie mehr eine eigene Schwerindustrie ohne ausländische Kontrolle aufbauen konnte, um einen dritten, vielleicht einen zweiten deutschen Faschismus zu verhindern. Darum ging's letzten Endes bei der Montanunion, aus der dann später die EU, also die EWG und dann die EU hervorging. Und das war eigentlich einer der, sagen wir mal, Gründergedanken auch dieser europäischen Gemeinschaft. Dann versuchte man natürlich auch eine europäische Gemeinschaft der Kulturen und des Sozialstaates zu begründen. Aber durch den Sieg des Kapitalismus über die alternativen kommunistischen Regime, die im Osten besonders Europas installiert waren. Durch diesen Sieg fiel alles, was sozial und kulturell war, nach unten und die Kommerzialisierung und die Übernahme durch einen wild gewordenen Raubtierkapitalismus fand statt und es gab kein Halten mehr. Und diese Entwicklung geht bis heute weiter und wird wahrscheinlich immer weitergehen. Dann muss man vielleicht auch dazu sagen, dass es immer noch genug Leute in Europa gibt, die ein Europa wollen, die gemerkt haben, Europa ist wichtig. Es gibt seit 70 Jahren keinen Krieg mehr auf europäischem Boden, vielleicht mit der Ausnahme des fatalen Jugoslawienkriegs, der von Deutschland und den Westmächten angezettelt wurde, um Serbien zu zerschlagen, beziehungsweise Jugoslawien. Es gibt noch genug Leute, die Europa schätzen, besonders junge Leute. Offene Grenzen, man kann rumreisen, man kann Erasmus-Stipendien beantragen und ein Jahr in London oder in Madrid oder in Paris oder in Prag verbringen. Das sind eigentlich herrliche Errungenschaften, die man mit Zähnen und Klauen verteidigen sollte. Die Lage in Europa ist wirklich nicht sehr erheiternd. Eine Studie ist rausgekommen vom Europäischen Gewerkschaftsbund, aus der möchte ich mal kurz etwas zitieren. Viele verdienen heute sogar weniger als zu Beginn der Finanzkrise in Europa. Das zeigt eine Studie. Die Ergebnisse widersprechen den Erfolgsmeldungen der EU, die jetzt gerade von Rom aus auch heute so selbstherrlich in die Welt posaunt werden. Es ist gar nicht so toll, es ist gar nicht so schön und die Leute reagieren. Viele Wähler zum Beispiel. Das Volk reagiert, indem es um sich schlägt. Und reagiert natürlich auch zum Teil faschistisch, das muss man leider sagen. Das Volk ist halt, wie Heinrich Heine sagte, ein übler, fieser Lümmel, der auch dreckige Sachen macht und frech ist und schmutziges Zeug daherredet und andere Leute zusammenschlägt. Warum soll man das nicht sagen? Das ist so. Das Volk ist kein idealisiertes Objekt von kommunistischen Linken, die sich ein ideales Volk ausgesucht haben, eine ideale Arbeiterklasse, sondern das Volk ist alles, das Beste und das Schlechteste. Der wirtschaftliche Aufschwung in der Europäischen Union kommt nicht bei den Arbeitnehmern an, das steht schon mal fest. Viele Arbeiter und Angestellte verdienen heute sogar weniger als zu Beginn der Finanzkrise 2009, auch eine Tatsache. Nur in Deutschland, Polen und Bulgarien stehen die Arbeitnehmer noch etwas besser da. Dies geht aus einer Studie hervor, die der Europäische Gewerkschaftsbund EGB veröffentlicht hat. Die Ergebnisse widersprechen den Erfolgsmeldungen, mit denen die EU neuerdings um Zustimmung wirbt. Der Aufschwung sei mittlerweile in allen 28 Mitgliedsländern angekommen, hieß es noch letzte Woche Freitag beim EU-Gipfel. Tatsächlich aber schwächt sich der Aufschwung schon wieder ab, so warnt der EGB. Auch die EU-Kommission hatte ihre Konjunkturprognosen zuletzt wieder zurückgeschraubt, unter anderem wegen des britischen EU-Austritts. Die Zahl der Arbeitsplätze soll 2017 in der EU nur noch um 0,9% wachsen. Das reicht nicht, um die Arbeitslosenheere in Südeuropa abzubauen. Und offenbar auch nicht, um die Binnennachfrage zu stärken und die Löhne zu erhöhen. Zwar steigen die Reallöhne laut EGB wieder in den meisten EU-Ländern ein bisschen an, doch die Lohnerhöhungen reichen nicht, um die Verluste der langen Krisenjahre auszugleichen. Schlimm ist das besonders für die Griechen. Die hat es ganz übel erwischt. Dort sind die Reallöhne seit Beginn der Krise um 3,1% gefallen. Auch in Kroatien, Ungarn und Portugal sind Löhne und Gehälter gesunken. In weiteren 14 EU-Ländern fiel das Wachstum der Reallöhne mit unter 1% reichlich mager aus. Und selbst dieses magere Wachstum ist meist nur auf die schwache Inflation zurückzuführen. Die EU habe diese Misere lange begünstigt, schreiben die Gewerkschaftsexperten. Denn sie forderte in der Krise nicht nur Lohnzurückhaltung, sondern auch eine interne Abwertung, was in der Praxis Budgetkürzungen, Sozialabbau und niedrige Löhne und Gehälter bedeutet. Nun hat die EGB 2017 zum Jahr der Lohnerhöhungen erklärt. Hoho, die gescheiterte Strategie der internen Abwertung müsse durch eine Wachstumsstrategie abgelöst werden, die auf höhere Arbeitnehmereinkommen setzt. Zu funktionieren scheint dies bisher aber nur in Deutschland. Nachdem sich Deutschland vor der Finanzkrise durch allzu große Lohnzurückhaltung auszeichnete, gab es zuletzt spürbare Erhöhungen, die teilweise sogar über dem Produktivitätswachstum lagen. Einziger Kritikpunkt des EGB, der Mindestlohn in Deutschland liege immer noch zu niedrig. Tatsächlich lag Deutschland im Januar 2017 hinter Luxemburg, Frankreich und Belgien auf dem 6. Platz. Also, die haben völlig recht, so gesehen, dieser Europäische Gewerkschaftsbund, ne, mit dem, was sie da sagen. Aber ich finde, genauso recht haben die Politiker unserer Regierung, die sagen, also alles ist fantastisch, alles läuft, es geht wieder nach oben. Ne? Und die anderen haben aber auch recht. Aber es kommt halt immer drauf an, was man darunter versteht, dass es der Wirtschaft besser oder gut geht oder uns, ne? Die denken natürlich, die Gewerkschaften, eher an die Malocher, an die arbeiten, die Lohnabhängigen, und die anderen, die haben auch recht, ne? Die denken natürlich mehr an das Bruttoinlandsprodukt und Umsatz steigern, mehr Gewinne machen, die Unternehmer, die Aktienkurse, das ist für die wichtig, dass die Reichen immer reicher werden. Insofern ist das ein voller Erfolg, ne, die Politik. Und also einer von den Vertretern von dieser Linie der Politik ist dieser Dijsselbloem. Das ist ein holländischer Politiker, ungefähr 50 Jahre alt. Der ist seit fünf Jahren schon Finanzminister in Niederlanden, Sozialdemokrat natürlich, ne? Und das sind ja die schärfsten Vertreter des modernen Neoliberalismus, ne? Und das ist so ein Typ, also Ökonom natürlich, so ein smarter, dynamischer Hans Dampf in allen Gassen, ne? Und ich glaube, der hat auch immer ein bisschen Pomade im Haar. Oh, die sind ganz schlimm, denken wir an Gutenberg. Außer, genau, sowas in der Richtung, ja, ja. Nur eben Sozialdemokrat. Und ist also nicht nur Finanzminister in Niederlanden, sondern auch Präsident der Eurogruppe, ne? Das sind die Finanzminister der Eurozone. Ist auch so ein Bankenretter, ne? Wie wir das aus anderen Ländern auch kennen. Und auch damals, wo es noch um Griechenland ging, retten wir die jetzt oder lassen wir sie fallen, hat er sich auch hervorgetan als Hardliner gegen Tsipras und Varoufakis, ne? Und dieser Typ hat jetzt also vor 4-5 Tagen ein Interview gegeben, der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen, und wurde da befragt zum Thema Finanzhilfe für südeuropäische Länder, also diese PIK-Staaten, ja. Sagt er noch klar. Für mich als Sozialdemokrat ist die Solidarität ein sehr wichtiges Prinzip. Aber wer Solidarität einfordert, der hat auch Verpflichtungen. Ne? Und dann sagt er in Bezug auf die südeuropäischen Länder, ich kann nicht mein ganzes Geld für Schnaps und Frauen ausgeben und dann von dir noch Unterstützung verlangen. So ein Hund. So ein krummer Hund. Ich hoffe, diese Typen sind nicht tonangebend, aber es ist zu befürchten. In ihren Kreisen natürlich. Und das sind Kreise, die leider sehr viel Unheil anrichten, denn es sind die Führungskreise. Es wird also höchste Eisenbahn, das alles zu ändern. Ein soziales Europa, nicht nur mit Blabla zu bereden, wie die Sozialdemokraten und die Sonntagsredner das tun, sondern ein sozialdemokratisches, ein soziales, ein wirklich soziales und besser vielleicht sogar sozialistisches Europa zu schaffen, in dem es bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen für alle gibt. Meine Damen und Herren, die Gruppe Höchste Eisenbahn. Es wird Höchste Eisenbahn mit ihrem Lied Gierig. Das ist eine Antwort. Klar bin ich enttäuscht. Ich habe mal gehofft, dass noch irgendwas kommt. wenn du gehen musst. Woanders ist nicht hier. Du verlässt mich nicht. Ich verletz mich mit dir. Louis ist der Typ mit dem Auto. Louis ist der Typ, der dich abholt. Louis hatte immer schon Freunde. Louis gehört dir seit der Neuen. Louis soll dir sagen, ich lieb dich. Und Louis sagt dir immer nur, sei nicht so gierig, sei nicht immer so gierig. Mutter war neu, 40 Jahre lang, Satellitenfernsehen, das sie überall hinbringen kann. Du kannst nicht schlafen, die Straße rauscht wie ein Meer, die letzte Telefonzelle ist ein betrunkener Rheinfern. Zeit und die anderen wollen gewinnen. Louis ist im Laden und kauft Blumen. Louis kauft immer die falschen. Die kann aber halten. Sei nicht so gierig, sei nicht immer so gierig. Sei nicht so gierig, sei nicht. Sei nicht so schwierig, immer so schwierig. Sei nicht so traurig. Ja, Niemandsland, ne? Ja, ist eine irgendwie tolle Sendung, ne? Die machen das gut. Ist immer interessant, ne? Die erklären einem das nämlich so ganz genau, was da alles so, also wie das zusammenhängt, ne? Ach so, ja, übrigens, ich heiße Egon Knecke aus Knautsbach, ne? Ja, hier. Also, sag mal, was in der Politik und, ja, wie das so ineinander greift alles. Finde ich gut. Also, echt klasse Sendung, ne? Ich grüße meinen Freund Kisti in Mohrenhofen. Das ist ein winziges kleines Kaff, da wo sich Füchse und Hasen gute Nacht sagen, in der Nähe von Bonn. Und ich musste diese Woche heftig an ihn denken. Am 19. geschah ein Großereignis in der Hauptstadt, in der ehemaligen Hauptstadt Bonn. Ich weiß nicht, Kisti, ob du dich erinnerst. Es gab ja damals dieses Bonn-Center. Das war das einzige Hochhaus im Umkreis von, weiß ich nicht wie viel, 100 Kilometern in ganz Bonn und im Umkreis. Und dieses Hochhaus bestand aus vielen, vielen Stockwerken. Das war das sogenannte Bonn Center. Und da war irgendwo im 12. Stock eine Jugenddisco. Und als wir 15, 16 waren, sind wir da aufmarschiert mit langen Haaren und Hippie-Klamotten und waren natürlich die Könige, die Fürsten in diesem Jugend-Hippie-Milieu. Und das war schon klasse. Nun aber ist Folgendes passiert. Und das muss ich mal kurz schildern lassen in den Nachrichten. Eines der bekanntesten Gebäude der Stadt Bonn ist heute mit 250 Kilogramm Dynamit gesprengt worden. Das 60 Meter hohe Bonn Center, ein Geschäftskomplex mit Hotel, war 1969 im damaligen Regierungsviertel eröffnet worden. Dort war es eines der höchsten Gebäude. Von Anfang 2018 an soll an derselben Stelle ein bis zu 100 Meter hohes Bürogebäude entstehen. Ich weiß nicht, ob du dabei warst bei der Sprengung, ob du zugesehen hast, als das Ding in die Luft flog. Ich habe hier die Bilder auf dem Bildschirm. Das war ja eine riesige Staubwolke. Wahrscheinlich ist da der Staub, je nachdem, welche Windverhältnisse herrschen, noch bis Mohrenhofen geweht. Es ist also vorbei mit dem Bonn Center. Möge es in Frieden ruhen. Wir steuern hier im Studio von Kontrabanda FM, Niemandsland, schon auf die 11 Uhr Marke zu. Die Zeit rast wie immer dahin. Um 11 dann der Katastrophenblock und die kommentierten Meldungen. Viel Aktuelles wird dabei sein. Aber auch einiges an Hintergründen und an bösartigen Bemerkungen von unserer Seite zum Weltgeschehen und zum politischen Handeln unserer so glorreichen Lichtgestalten. Was mir diese Woche aufgefallen ist, Werner, und das nehme ich mal vorweg, da läuft ja jetzt der Prozess gegen den Plünderer des Palaus de la Musica, gegen den Palastplünderer des Musikpalastes. Da gab es eine irre, durchgeknallte Anekdote. Da wurde nun vor Gericht die Dame geladen und verhört, die nun die Präsidentin dieses Palastes ist. Wir haben das hier schon oft versucht zu schildern. Der Palast der Musik, der Palau de la Musica, ist die katalanische Kulturinstitution par excellence. Das heißt, es ist wie der Weihetempel der katalanischen Musen. Und das ist etwas ganz Besonderes. Das kann man erst verstehen, wenn man hier ist und die Katalanen kennt. Das sind meistens richtig tolle Leute. Die sind auch super kulturinteressiert. Und genau dieser Palast wurde jahrzehntelang geplündert von einer raffgierigen, habgierigen kleinen Clique. Nun gab es die Anekdote, die wir vor zwei Wochen schon erzählt hatten, dass der ehemalige Plünderer des Palastes, Herr Felix Miet, eine große Hochzeit organisiert hat und hat dann 80.000 Euro auf den Palast angeschrieben. Die Kosten hat sich dann von seinem Schwiegervater nochmal 40.000 zurückgeben lassen, hat also doppelt und dreifach dran verdient. Und die Präsidentin, die war damals etwas jünger, die war auf der Hochzeit eingeladen und die hat vor Gericht ausgesagt, auf dieser Hochzeit hat man mir noch die Handtasche geklaut. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, Werner. Nee. Das war dermaßen, das war die Anekdote Nummer 1 diese Woche hier in der Stadt. Das war Stadtgespräch. Man hat die auf der Hochzeit, also auf dieser Betrugshochzeit, wo die großen Diebe waren, hat man noch ihr die Handtasche geklaut. Das heißt, es ist wie bei Bertolt Brecht, der gesagt hat, die großen Diebe verschmähen auch nicht die kleinen Räubereien. Wahrscheinlich hat Felix Miet dann noch seine Leute, seine Diebe verteilt und hat gesagt, klaut mal möglichst viele Handtaschen und liefert das bei mir ab. 5% könnt ihr behalten. Ja, ja. Vielleicht finden sie noch irgendwo einen Panzerschrank in einem seiner Anwesen und Residenzen und dann ist da die Handtasche drin. Ein Aas, aber, also so ein Aas auf der Geige. Genau, also das sind zwei, also dieser Miet ist die Hauptfigur von diesen ganzen Betrügereien und der andere ist der Montuy, also die zwei sitzen vor Gericht. Und das Ding dabei ist halt, dass die eben nicht nur sich selber bereichert haben, sondern immer auch abgegeben haben an die politische Partei, an die Convergencia. Und jetzt, vor zwei Tagen, glaube ich, oder so, haben sie eben die Frauen von den beiden auch noch, mussten aussagen vor Gericht, aber nicht als Angeklagte und auch nicht als Zeugen, ja, ganz komische juristische Figur, ja. Also der Staatsanwalt wollte die nichts fragen, der Richter auch nicht, aber dann gibt's noch so, ich weiß nicht, wie man das in Deutschland nennt, Nebenkläger oder so, die also zivilrechtlich den an Karren fahren wollen. Und dann diese Figur da, weiß ich gar nicht, ob es da einen Namen dafür gibt, wenn man so eingeladen wird vor Gericht. Beiwohner, Gerichtsbeiwohner oder ja, sowas. Was weiß ich. Und jedenfalls das Interessante ist dabei, die werden dann auch nicht vereidigt und dürfen nur die Fragen beantworten, die sie beantworten wollen. Ja? Also so ist es abgelaufen. Das ist eine Farce. Ne? Und also die Frau von dem Miet, das ist Marta Valles, ne, die außerdem noch die Erbin ist von einer Papierfabrik, die heißt übrigens Guarro und also Schwein oder Sau, ja. Drecksau, Guarro, ja, heißt ja. Drecksau. Und dann wurde die also befragt und dann wo es dran ging, ob sie Kenntnis hatte von dem, was das alles gekostet hat, was die da gemacht haben. Umbauten, Vergrößerung ihres Palastes, ihres eigenen, wo sie gewohnt haben, die Hochzeiten von ihren zwei Töchtern, die ganzen Weltreisen und so. Dann sagt die doch glatt, ja. Also mein Mann ist wirklich eine gute Person, ne? Aber es ist schon besser, nicht mit ihm zu streiten. Ne? Und so auf diesem Niveau ist es abgelaufen. Ne? Und dann, also es müsste dir doch aufgefallen sein, dass da so viel Geld da war und umgelaufen ist. Und sagte, ja, mein Mann, der hatte einfach viele Einkünfte von der Versicherung, vom Musikpalast, von der Caixa, von der größten Sparkasse hier. Und ich habe den nie gefragt, woher das Geld kam. Wir hatten Geld. So, ja. Und dann wurde noch gefragt, wie sie sich erklärt, dass man sie jetzt danach befragt, nach Erklärungen und so. Sagt sie, ja, wahrscheinlich hab ich irgendwie mich nicht gut benommen oder so ähnlich. Ja. Und die andere da, dann die Frau von dem Montuy, Mercedes Mir, da ging es auf dem gleichen Niveau weiter. Die hatte früher mal so ein bisschen Wirtschaft studiert, hat aber natürlich, weil wie alle Ehefrauen derer, die wegen Korruption angeklagt sind, hat gesagt, ich habe immer alles unterschrieben, was mir der Notar vorgelegt hat. Ne? Und das Geld bei uns zu Hause, das war eben unser Geld, ne? Das von der Familie. Ne? Ja, und die ganzen Weltreisen, die sie unternommen haben. Ach, ich habe immer gedacht, sagt die Frau von dem Montuy, das ist so ein Geschenk vom Niet, von dem anderen. Sehr witzig das alles. Ja, das sind die Reichen, meine Damen und Herren. Das ist die Kaste, die uns regiert. Messi hat das ja auch gesagt. Ich habe einfach alles unterschrieben, was mein Papa und mein Manager mir da so vorgelegt hat. Die Millionäre und die Multimillionäre sind halt so. Und es gibt nur einen Weg. Man muss sie wirklich ganz ernsthaft enteignen, ihnen einen Durchschnittslohn lassen natürlich, aber diese Unsummen, die sie da auf Volkskosten sich aneignen, die müssen einfach verteilt werden. Das ist die einzige Lösung, das ist der einzige Weg. Und natürlich, was sie geklaut haben, muss jeder Pfennig zurückgezahlt werden und ab nach Sibirien mit ihnen. Ein Abkommen mit Putin vielleicht, dass man da so eine Art Umerziehungslager baut in Sibirien, bei Omsk. Tolle Gegend. Und da können sie dann nützliche Sachen tun. Bei der Ernte helfen, jäten, Unkraut jäten, Spielzeuge basteln aus Recyclingmaterial für notdürftige Kinder. Gut, wir befinden uns schon in der Phase der Mittagsnachrichtenzone. Es geht los. Es ist Samstag, der 25. März 2017. Wir bringen nun die Katastrophen und kommentierten Nachrichten im heutigen Niemandsland. Wie immer streng objektiv und streng subjektiv, beides gleichzeitig. Weil weder das eine noch das andere existiert in Reinkultur. Das haben mittlerweile wohl alle mitbekommen. Wir versuchen aber zumindest ehrlich zu sein und sagen es auch. Hier sind wir objektiv, hier sind wir subjektiv. Die erste Meldung natürlich Erdogan. Dieser Neofaschist mit islamistischen Wurzeln hat es nun geschafft zu definieren, wer Nazi zu wem sagen darf. Das ist die Diskussion, die inzwischen das Klima zwischen Deutschland und der Türkei vergiftet. Dabei ist er der größte Lügner und der größte Wortbrecher, den es wohl im Moment sogar gibt. Ankara hält nämlich kein Versprechen ein, das es gegeben hat. Die Türkei verwehrt weiter den Zugang zu dem deutschen Journalisten in Haft, zu Herrn Deniz Yücel. Wir werden gleich seine Schwester hören, die hat diese Woche ein Interview gegeben der deutschen Presse und wir werden uns das gleich mal anhören. Trotz persönlicher Zusagen verhindert die türkische Regierung noch immer den Kontakt deutscher Diplomaten zum inhaftierten deutschen Journalisten Deniz Yücel. Die Bundesregierung bemüht sich seit Wochen darum, dass ihre Vertreter Yücel im Gefängnis besuchen können. Bereits am 27. Februar schickte die deutsche Botschaft in Ankara eine Verbalnote an das türkische Außenministerium. Die Bitte wurde mit der Begründung abgelehnt, dass Yücel auch die türkische Staatsbürgerschaft besitze und daher keinen Rechtsanspruch auf konsularische Betreuung habe. Hier erweist sich der sogenannte Doppelpass als Falle. In einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 4. März versprach Ministerpräsident Binali Yildirim dennoch, dass deutsche Diplomaten Yücel besuchen könnten. Doch bis Redaktionsschluss am Donnerstag passierte nichts. Es wäre enttäuschend, wenn wir uns auf ein Wort des türkischen Ministerpräsidenten nicht mehr verlassen können, das sagte Außenminister Sigmar Gabriel gegenüber dem Spiegel. Obwohl sein Ministerium eine weitere Verbalnote sandte und der deutsche Botschafter mehrmals bei der türkischen Regierung vorsprach, reagierte Ankara nicht. Mitte der Woche hat Gabriel selbst mit dem Außenminister Mevlüt Cavusoglu gesprochen. Dieser habe ihm zugesichert, sich weiter für einen konsularischen Zugang einzusetzen. Bislang habe man auf ein gegebenes Wort vertrauen können, so Gabriel. Ich setze darauf, dass das so bleibt. Angesichts der Zustände in der türkischen Justiz brauche es unbedingt eine Möglichkeit, die Haftbedingungen von Deniz Yücel zu überprüfen. Das sagt der grünen Bundestagsabgeordnete Öcan Mutlu, dessen Antrag, Yücel zu besuchen, ebenfalls ignoriert wurde. Wir hören einmal die Schwester von Herrn Deniz Yücel, die hat gegenüber der Presse Folgendes gesagt. Erste Frage erstmal, wie geht es denn Ihrem Bruder unter den Umständen? Unter den Umständen ist diese Frage natürlich relativ. Also es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Er ist in guter Verfassung, aber es ist natürlich schwierig in dieser Situation, also überhaupt von gut zu sprechen, zumal ihn auch die Einzelhaft sehr belastet. Also wie sind denn die Haftbedingungen? Vielleicht können Sie das ein bisschen genauer beschreiben. Also das, wie gesagt, die Einzelhaft ist das, was ihn auch selbst am meisten belastet. Und er hat das auch selbst auch schon geäußert, dass diese Einzelhaft an sich ja schon fast Folter ist. Kommt er auch raus aus der Kontakt, Zelle? Nein. Also er kommt halt, ich denke, an die frische Luft darf er, aber alleine. Also Kontakt hat er hat einmal in der Woche Besuchsrecht und das halt nur von Angehörigen, also sprich von mir und meinen Eltern. Und die Anwälte dürfen ihn besuchen, normalerweise auch eigentlich nur einmal in der Woche. Aber irgendwie geht das halt trotzdem, dass sie fast täglich da sind. Und Abgeordnete der Sozialdemokratischen Partei, der JP, haben ihn auch schon besucht. Wie erklärt er sich denn, dass es überhaupt zu diesem Vorwurf Terrorpropaganda gekommen ist? Das findet er natürlich auch absurd, weil er hat ja nur seine Arbeit als Journalist gemacht. Und, anders war ein Interview mit Kunden. Unter anderem, richtig. Und daraus wird dann Terrorismuspropaganda abgeleitet. Aber das ist natürlich haltlos, weil ein Journalist muss ja auch von Sachen berichten. Das heißt ja nicht, dass er die Sachen, von denen er berichtet, dass es seine eigene Meinung widerspiegelt. Nun würden sich viele Deutsche eine härtere Haltung der Bundesregierung gegenüber der Türkei wünschen. Wie ist Ihr Eindruck? Hilft jetzt im Fall Ihres Bruders eher die leise Diplomatie oder müsste die Bundesregierung klarere Kante zeigen? Ich denke, die Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Zum einen, ich denke, die diplomatischen Bemühungen sollten auf jeden Fall fortgesetzt werden. Aber was darüber hinaus gemacht werden könnte, was ihm nutzen könnte in dieser Situation, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Haben Sie den Eindruck, dass genug passiert? Ich denke schon. Mehr wollen Sie dazu nicht sagen, aus Angst auch Ihrem Bruder zu schaden. Ja. Das müssen wir akzeptieren. Richtig. Wir danken Ihnen für Ihre Eindrücke, die Sie uns geschildert haben. Vielen Dank, Ilkay Yücel. Sehr gerne. Das war die Schwester von dem Journalisten Deniz Yücel, der in Einzelhaft sitzt. Nicht totale Isolationshaft, aber fast. Die Schwester hat Angst, sich freier zu äußern. Das Terrorregime, das Erdogan installiert nach und nach, greift auch langsam auf die Gemüter der Leute in Deutschland über. Auslandstürken haben mittlerweile Angst, ihre Meinung zu sagen. Soweit ist es gekommen im freien Europa und diese Bande will Mitglied in der EU werden. Haha. Viele Dinge plagen das Europa mittlerweile. Terroranschläge, vergessen wir nicht. Der fürchterliche Terroranschlag am vergangenen Montag in London, bei dem ein durchgeknallter Blutsäufer, ein selbsternannter Dschihadist, mit einem Auto Passanten ermordet hat. Unter anderem auch eine 43-jährige Mutter, die ihre 8- und 11-jährigen Töchter gerade von der Schule abholen wollte. Die geht über die Tower Bridge. Und dann kommt dieses Ektoplasma und ermordet sie kaltblütig. Dieses Europa ist ein Europa der Angst mittlerweile. Ein Europa der Angst führt zu nichts Gutem. Wenn die Leute Angst haben, dann suchen sie Schutz, dann suchen sie starke Leute, die sie angeblich verteidigen. Und dann driftet alles nach rechts. Diese Formel funktioniert mittlerweile leider sehr gut. Auch die Asylverfahren sind natürlich von diesem Klima der Angst und des Terrors betroffen. Wie viele Asylanten sind eingeschleuste IS-Kämpfer? Das weiß man mittlerweile, dass es viele gibt, aber wie viele es wirklich sind, weiß man nicht. Nun hören die Agenten fleißig mit. Der Verfassungsschutz wird künftig sehr viel intensiver, so schreibt der Spiegel, neu ankommende Flüchtlinge überprüfen. Dafür werden zahlreiche Mitarbeiter des Inlandsgeheimdienstes in den Außenstellen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, das sogenannte BAMF, eingesetzt. Sie sollen dort häufiger als bislang an der Anhörung von Asylsuchenden teilnehmen. Etwa dann, wenn die Flüchtlinge aus Hochburgen der Terrormiliz Islamischer Staat, IS, wie Raqqa oder Mosul stammen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat für die Flüchtlingsaufklärung einen personellen Mehrbedarf von 250 Stellen bis 2019 angemeldet. Die Behörde bestätigte auf Anfrage, man werde für eine engere Zusammenarbeit mit dem BAMF zusätzliche Mitarbeiter einsetzen, wollte aber keine konkrete Zahl nennen. Bislang hatten Geheimdienstmitarbeiter Asylsuchende oft erst dann befragt, wenn BAMF-Beamte bei der Anhörung irgendeinen Verdacht geschöpft hatten. Mit der neuen Regelung reagiert die Bundesregierung darauf, dass der IS, anders als ursprünglich angenommen, offenbar doch gezielt als Flüchtlinge getarnte Dschihadisten nach Europa schickt. Zudem waren die Terroranschläge von Würzburg, Ansbach und Berlin von Asylbewerbern begangen worden, die offenbar direkten Anweisungen von IS-Kontaktleuten folgten. In der Großen Koalition war die verstärkte Einbindung des Verfassungsschutzes umstritten. Während einige Politiker vor einem Generalverdacht gegen Flüchtlinge warnten, schlugen Unionsvertreter sogar vor, Geheimdienste oder Bundespolizei sollten künftig generell bei jeder Asylanhörung dabei sein. Das wurde verworfen, auch weil es die Sicherheitsbehörden personell überfordern würde. Hören wir mal die Nachrichten vom heutigen Samstag, dem 25. März. Unser Tagesschau. Schwere Niederlage für US-Präsident Trump. Sein Gesetzentwurf für eine Reform der Gesundheitsversorgung wurde im Parlament nicht zur Abstimmung gestellt. Zu viele Abgeordnete der republikanischen Mehrheitsfraktion hatten sich geweigert, zuzustimmen. Papstaudienz für EU-Staats- und Regierungschefs. Dabei ermahnte Franziskus die Europäer zu Solidarität und Zusammenhalt. Auf einem Sondergipfel zum 60. Jahrestag der römischen Verträge wollen die 27 Mitglieder heute ohne Großbritannien eine Erklärung zur Ausrichtung der EU verabschieden. Bundestag beschließt Pkw-Maut. Mit den Stimmen von Union und SPD wurde der nach Einwänden der EU geänderte Entwurf angenommen. Allerdings wollen mehrere Bundesländer im Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag noch Ausnahmen durchsetzen. Palästinenserpräsident Abbas bei Merkel. Nach dem Treffen sagte die Bundeskanzlerin, sie sehe keine vernünftige Alternative zur Zwei-Staaten-Lösung in Nahost. Wie Abbas verurteilte auch Merkel den Siedlungsbau als völkerrechtswidrig. Erfolg für deutsche Skiflieger. Andreas Wellinger hat beim Weltcup im slowenischen Wintersportort Planica den 2. Platz erreicht. Markus Eisenbichler belegte Rang 3. Der Sieg ging an den Österreicher Stefan Kraft. Das Wetter verbreitet sonnig im Süden sowie im Norden und Nordosten teils wolkig, in der Südwesthälfte windig. 8 bis 20 Grad. Ja, Frau Merkel hat zum ersten Mal mit deutlichen Worten die Siedlungspolitik der israelischen Regierung als völkerrechtswidrig verurteilt. Das ist ja schon mal etwas. Werner, du wolltest noch ein paar Bemerkungen zu Trump sagen. Ja, zu dieser Geschichte, was da gerade in Nachrichten kam, der also sein Projekt war, eines von seinen vielen Projekten war jetzt in diesem Fall abzuschaffen, das sogenannte Obamacare, beziehungsweise nicht ganz abzuschaffen, aber doch wesentlich das zu reduzieren. Ne? Und jetzt natürlich die erste Reaktion, ist fantastisch, Trump hat verloren, hat sein Projekt nicht durchgekriegt, ne? Und viele sind jetzt hoch zufrieden. Ja, jetzt geht's wieder andersrum und der Trump kann nicht alles so leicht durchsetzen, wie er sich das gedacht hat. Aber das wäre natürlich genauso blöd, wie wenn man nachdem der Wilders in Holland nur Zweiter geworden ist mit seiner Partei, denken würde, jetzt ist alles das Schlimmste wieder vorbei. Ne? In dem Fall mit dem Projekt Obamacare runterzufahren. Warum ist er gescheitert, der Obama? Weil nicht alle von seiner eigenen Partei dafür gestimmt haben. Und jetzt denkst du, das ist ja fantastisch, dann sind die Republikaner doch nicht alle, gibt's vielleicht einige, die das gut finden, was der Obama gemacht hat. Nee, gar nicht. Die haben nicht mitgestimmt, weil den Trumps Reform in Anführungszeichen nicht weit genug ging, ne? Nicht etwa, weil sie noch was retten wollten von dem Obamacare, ne? Also das ist eine Gruppe von 36 Abgeordneten, die agieren innerhalb der republikanischen Partei wie so eine Sekte, also ultrakonservative Typen, die sich vorher immer absprechen und dann im Block abstimmen, ja. Und deshalb hat er, also im Grunde sind die noch reaktionärer als der Trump selber, ne? Das sind so Leute, die würden am liebsten den Staat überhaupt abschaffen, ne? Und alles dem freien Spiel der Kräfte auf den Märkten oder in der Gesellschaft überhaupt überlassen. Der harte Kern, ne? Von der Tea Party, ne? Und die muss man natürlich in Zukunft auch im Blick haben und die werden natürlich einen Teufel tun und die werden das schaffen, sich mit dem Trump einigen, sich absprechen, um dann eben doch noch dieses sogenannte Obamacare wieder abzuschaffen. Du hast gesagt, sie wollen den Staat abschaffen und alles dem freien Spiel der Kräfte überlassen, des Marktes. Diese freien Kräfte wären dann natürlich Sie mit Ihren diktatorischen Maßnahmen aus Ihren Konzernzentralen heraus. Bringen wir zwischendurch mal was Tolles, eine Meldung vom Fußball. Sowas hat's so in diesem Stil lange nicht gegeben. Es gab am Dienstagabend den Abschied von Lukas Podolski aus der deutschen Nationalmannschaft. Und Podolski hat sich da mit einem Traumtor verabschiedet. Das war so klasse und so eindrucksvoll, dass selbst der englische Trainer Southgate in der Pressekonferenz den Hut zog und sagen musste, es war ein herrlicher Tag, das Traumtor. Groß. Gut gespielt. Podolski! Nein! Das glaube ich nicht! Das glaube ich nicht! Sensationell! Ein wunderbarer Treffer! Ein wunderbarer Treffer, der 49. in seiner Nationalmannschaftskarriere. Und was gäbe es denn jetzt eigentlich noch Besseres, als genau so abzutreten? Einmal noch nett. Schöner kann man sich einen Abschied also nicht wünschen. Die Mitspieler schwärmen, die Gegner auch und ein Traumtor war ebenfalls dabei. Wie gesagt, an seinem letzten Abend mit der Nationalmannschaft wird sich Lukas Podolski gerne erinnern. Der spielt ja in der Türkei. Hoffentlich geht's ihm da gut. Aber den Mund wird er da ja nicht aufmachen, um für Menschenrechte zu protestieren. Das wäre, als würde Messi sich hier auf die Plaza Catalunya stellen und für die Mütter der Plaza de Mayo ein paar Worte, ein paar dankbare Worte sagen. Da käme der Junge nicht im Traum drauf. Da könnte seine Videokonsole geklaut werden. Seine 7000 Dollar Videokonsole. Bei Podolski ist es ähnlich, meine Damen und Herren. Trotzdem, auf dem Fußballfeld, da sind sie Helden und da bewundern wir natürlich ihre Tore. Das Tor war wirklich ein Hammer. Das war wirklich ein Traumtor, kann man nicht anders sagen. Weitere Nachrichten, weitere Meldungen, kommen wir wieder in den bösen Teil des Tages und der Welt. Es geht um den Terrorismus Low Cost, so nennen die das mittlerweile. Das ist natürlich ein hässlicher Ausdruck, Terrorismus Low Cost. Aber ich weiß nicht, wer diesen Ausdruck geprägt hat, aber man muss es einfach sagen, es ist vielleicht sogar so. Der Terroralarm mit Großeinsatz zum Beispiel in einem Essener Einkaufszentrum am vergangenen Samstag wurde aufgrund eines Chats zwischen dem Dschihadisten Imram Rene Q, der ist 24, und einer Quelle des Bundesamts für Verfassungsschutz ausgelöst. Wie aus Sicherheitskreisen verlautete, schrieb der aus Oberhausen stammende Q, der in Syrien für den Islamischen Staat IS kämpft, am vorletzten Donnerstagabend über Facebook seinem Kontakt: Wenn es klappt, inshallah, dann in 2 Tagen Essen Zentrum, die große Einkaufshalle. Dort würden 2 libanesische Brüder zuschlagen, der Kontaktmann solle sie finden. Codewort ist Bakia. Mehr könne er derzeit nicht sagen. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen hat der im Frühjahr 2015 nach Syrien ausgereiste Q seinem Facebook-Kontakt bereits vor Monaten eine Anleitung zum Bombenbau geschickt und versucht, ihn zu Anschlägen zu überreden. Wir hatten vorhin einleitend bemerkt, dass solche Dinge natürlich den Rechten nützen. Der islamistische Terror auf europäischem Boden treibt die Wähler scharenweise den Rechten zu. Aber nicht nur der Terror. Auch andere Dinge beunruhigen die Leute. Nämlich dieses Europa der Großkonzerne und der Lohnkürzungen und der klassenkämpferischen Bestrafungsaktionen gegen das arbeitende Volk von oben. Von der Kaste der Drohnen. Die Sozialdemokraten haben hunderttausende Wähler an die rechtspopulistische AfD verloren. Kann Martin Schulz die Abgewanderten zurückholen, fragt der Spiegel bange in seiner Ausgabe von dieser Woche. Da haben wir einen Mann, der ist AfD-Mitglied, über den wird hier einiges gesagt in diesem längeren Artikel. Der heißt Buck, Robert Buck. Und Bucks berufliche Welt ist der Check-in-Bereich des Hamburger Flughafens. Er ist Luftsicherheitsassistent, schiebt Handgepäck aufs Förderband, späht in Taschen, tastet Hosenbeine ab. Hosenscheine. Der tastet also die Hosenbeine ab. Das ist einer dieser Leute, wenn sie fliegen, meine Damen und Herren, der sie da abtastet. Abgewandert sind, so schreibt der Spiegel nun, die Abgehängten und Frustrierten. Es sind aber auch sich ausgeliefert fühlende Durchschnittsverdiener wie das Kölner Institut der deutschen Wirtschaft, IW, die AfD-Klientel in einer noch unveröffentlichten Analyse beschreibt. In jedem Fall solche, die nicht mehr an Politik, Staat und Medien glauben. Schon bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Mai könnten diese früheren Traditionswähler Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und ihrer SPD entscheidende Prozente kosten. Und auch die Gewerkschaften blicken besorgt auf die Sammelbewegung am rechten Rand. Beim DGB und bei den Einzelgewerkschaften, insbesondere bei Verdi und in der IG Metall, hat man erkannt, wie attraktiv viele Arbeitnehmer die Rechtspartei finden. Ein nicht unerheblicher Teil der AfD-Wähler, heißt es sorgenvoll in einem DGB-Papier, seien sicherlich Gewerkschaftsmitglieder. Und auch die IG Metall ist in Sorge. Wird die AfD gar eine Partei der kleinen Leute, eine bürgernahe, ja, Kümmerpartei? Das fragt die interne Analyse. Eine Entwicklung, die in Frankreich schon länger stattgefunden hat. Frühere Kommunisten sind alle bei Le Pen gelandet. Viele zumindest. Wir hatten ja eingangs gesagt, wer hat denn gesagt, die Arbeiterklasse wäre edel und gut? Zu 100%? Nein. Im Sicherheitsgewerbe, im Pflegebereich, in der Reinigungsbranche, überall werden neue Hilfsberufe eingeführt. Das sagt Buck in einem Interview, das er dem Spiegel gegeben hat. Jobs für die angelernte Kräfte scheinbar ausreichen, die schlecht bezahlt und vielfach nur in Teilzeit vergeben werden. Und die Arbeitgeber? Ha, die zahlen zwar den Mindestlohn, wollen aber hohe Flexibilität, weniger Mindeststandards und keine Ausbildungsberufe. Denn das hätte zwangsläufig höhere Löhne zur Folge. Das heißt, diese Schweinepriester zahlen zwar den Mindestlohn, verlangen aber dann von ihren Arbeitnehmern erpresserische Arbeitsbedingungen, die diese Zähneknirschen in Kauf nehmen müssen. Sonst gibt's nichts. Sonst gibt's noch nicht mal den Mindestlohn. 1700 Euro netto verdient Buck in seinem Job. Damit kommt er über die Runden, sagt er. Aber für eine Wohnung in Hamburg, in Hamburgs besseren Wohnvierteln, reicht das natürlich nicht. Umso mehr ärgert ihn, wie die Große Koalition, und ich glaube, das ist emblematisch für viele AfD-Wähler, während der Flüchtlingskrise bereitwillig Milliarden für die Neuankömmlinge aus dem Nahen Osten und Nordafrika bereitgestellt hat, während man daheim dem Volk gepredigt hat, kürzen, kürzen, kürzen. Es ist derselbe Ton, den vor einem Jahr erst die AfD und dann SPD-Chef Sigmar Gabriel angestimmt hatten. Erst ist kein Geld da für Schulen oder den Wohnungsbau, sagt Buck, und dann haben wir plötzlich ganz viel übrig für die Flüchtlinge. Das war ein Stimmungsbild aus dem AfD-erschütterten Deutschland, aus dem Europa der Terrorangst und des Sozialneids und der Angst vor Neuankömmlingen, die die Löhne drücken und ja, den Leuten praktisch auch eine Konkurrenz sind. Ob das so ist, das wollen wir hier nicht propagieren, nur die Tatsache ist, die Leute haben eben Angst davor und wählen die AfD. Dann gibt es eine weitere Meldung zum Thema Google. Das Wirtschaftsministerium will die Dominanz von Internetgiganten wie Google brechen. Dazu gibt es eine neue Digitalbehörde und mehr Verbraucherrechte. Die sollen Europas Industrie stärken. Ob das klappen wird, wissen wir nicht, aber sie versuchen es zumindest, dem Superkonzern, dieser Krake, dieser Datenkrake und dieser Angebotskrake, die Stirn zu bieten. Es gab diese Woche sogar Gerüchte, die Regierung, die US-Regierung wolle Facebook verbieten. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, weil die meisten Attentate und die Dschihadisten sich über Facebook angeblich absprechen und sich da bewegen und da zu Hause sind und da schwimmen wie die Fische im Wasser. Ich glaube, da wird vorher Facebook die amerikanische Regierung verbieten, bevor das passiert. Wenn Brigitte Zyprius, das ist also die Wirtschaftsministerin, beobachten will, wie große Internetkonzerne das Zusammenleben der Menschen verändern, braucht sie nur ein paar Schritte aus ihrem Büro durch Berlin-Mitte zu gehen. Häuser mit 10 Mietparteien gäbe es da, 5 davon Ferienwohnungen, die man mit ein paar Klicks über das Übernachtungsportal Airbnb buchen kann. Das könne die Hauskultur stören. Die einen machen Urlaub und Halligalli bis spät in die Nacht, während die angestammten Mieter morgens früh raus und zur Arbeit gehen müssen. Das sagt die Bundeswirtschaftsministerin. Die soziale Struktur eines ganzen Viertels passe oft nicht mehr zusammen. Da ist dann niemand mehr, mit dem man auf dem Flur einen Plausch halten kann oder der ein Päckchen für den anderen annimmt. Dass Berlin versuche, das einzuschränken, sei verständlich, so Tsipras. Gehe es nach der SPD-Ministerin, sollte sich die Bundesregierung an Berlin ein Beispiel nehmen und auch andere Online-Anbieter stärker regulieren, deren Geschäftsmodelle längst Alltag und Wirtschaft radikal verändern. Tsipras hat dabei nicht nur die vier US-Giganten wie Google, Amazon, Apple und Facebook im Visier, die Milliarden Nutzer zählen und sich zu dominanten Marktplätzen für eine ständig wachsende Zahl von Anbietern und Verbrauchern entwickelt haben. Sie denkt auch an Unternehmen wie Uber, über dessen App sich per Smartphone private Fahrer oder Taxis bestellen lassen oder Jobportale, wo Solo-Selbstständige sich für niedrige Löhne als Arbeitskraft anbieten, wie Tsipras es beschreibt. Diese Plattformen fordern viele der Errungenschaften und Werte heraus, die wir in unserer sozialen Marktwirtschaft seit über 100 Jahren hochhalten, sagt die 63-Jährige. Das ist ein Artikel aus dem Spiegel und wir sagen dieser 63-Jährigen, Frau Tsipras, jetzt natürlich Sozialdemokraten. Was habt ihr denn gemacht, um alles das zuzulassen? Hartz IV, Mindestlöhne, jahrelang verhindert, Agenda 2010. Wer hat das alles in Gang gesetzt? Das waren leider Sozialdemokraten und wir denken hier im Niemandsland, man kann natürlich sagen, im Internet tummelt sich alles und das Internet ist eine Wahnsinnsplattform für Lohndrücker, Ausbeuter, Gentrifizierer. Nur, die Regierung ist die Regierung und die Parteien sind die Parteien und in der realen Welt kann man dem einfach einen Riegel vorschieben. לכל המאזינים של התוכנית הנפלאה נימנסלנד בברכת שלום מירושלים. Blicken wir ins Internet. Schauen wir einmal, was so auf den Internetseiten passiert. Ich habe hier die Seite vom Spiegel geöffnet. Da sieht man das Knirschgesicht von Trump direkt. Gleich sein erstes Gesetz, du hast das gerade auch schon kommentiert, setzt Donald Trump in den Sand. Für den Präsidenten ist die Absage seiner Gesundheitsreform eine ungeheure Blamage. Dann konzentriert sich der Westen mittlerweile auf Weißrussland. Lukaschenko versucht es mit Einschüchterung. Seit Wochen gehen die Menschen in Belarus auf die Straße. Für Samstag sind große Kundgebungen angekündigt. Das Regime versucht, Angst zu schüren. Präsident Lukaschenko warnt vor Unruhen. Dutzende wurden verhaftet. Die Lage am heutigen Samstag in London, dazu schreibt der Spiegel folgendes, eine Liebeserklärung an die britische Hauptstadt, wie ticken die Wähler von Donald Trump wirklich und Frauenaufstand bei Newsweek. Die Lage am Samstag wird geschildert, London, was für eine Stadt, im Spiegel. Dann längere Artikel und Interviews zum Thema 60 Jahre römische Verträge. Wir brauchen Europa, ist hier das große Schlagwort. Die Europäische Union feiert Geburtstag, also vor 60 Jahren wurden die römischen Verträge unterzeichnet. Was verbindet die Menschen heute mit Europa? Dazu hat der Spiegel in Berlin eine Umfrage gemacht und die kann man nachlesen, die Ergebnisse im Spiegel von heute. Dann ein Artikel über Griechenland. Die Jungen wollen Europa, aber viele Alten reden es schlecht, heißt es hier. 60 Jahre nach ihrer Gründung befindet sich die Europäische Staatengemeinschaft in einer Sinnkrise. Viele Alte blicken skeptisch auf die Union. Doch ein neuer Aufbruch ist möglich. Dazu gibt es einen Gastbeitrag von Sigmar Gabriel, dem Außenminister. Beunruhigende Nachrichten aus Venezuela. Dem Ölland Venezuela geht das Benzin aus. Die Versorgungslage in Venezuela verschärft sich dramatisch. An den Tankstellen des Landes mit den größten Ölreserven der Welt wird das Benzin knapp. Und Präsident Maduro bittet die UNO um Medikamente. Gammelfleischskandal in Brasilien. Naja, den hatten wir in Deutschland auch. Polens Außenminister Wojciechowski. Natürlich nutzen uns die Gelder, aber Polen ist einer der größten Nutznießer der EU. Die sacken locker Milliarden ein. Trotzdem wütet die Regierung permanent gegen das Bündnis. Dazu gibt es ein Interview mit Außenminister Wojciechowski, der erklärt warum und verbittet sich eine Einmischung, vor allem von Deutschland. Deutschland zahlt ungefähr 24 Milliarden Euro in die Töpfe der EU, bekommt aber nur 3 Milliarden zurück aus EU-Geldern. Sehr viel, das meiste geht sogar nach Polen, früher ging es nach Spanien, aber das Geld nehmen wir, Fremder. Aber dich wollen wir hier nicht sehen. Blicken wir auf die junge Welt, die kommt heute mit der Titelzeile Grußbotschaft aus Ankara. Da sieht man das Faschistengesicht von Erdogan. Recep Tayyip Erdogan hat es geschafft, die Frage, wen er Nazi nennen darf, in den Mittelpunkt der öffentlichen Debatte, um die deutsch-türkischen Beziehungen zu rücken. Ein langer Artikel zu diesem Thema. Dann hat die junge Welt heute eine Beilage zur Buchmesse Leipzig. Kluge Gedanken zu guten Büchern. Dann gibt es sehr viele interessante und kritische Artikel zum Thema Pädagogik. Es geht um Lehrer, ungelernt auf Kinder losgelassen, eine kritische Betrachtung zum Unterricht und wer da so auf die Kinder losgelassen wird als Lehrer. Kommentiert wird auch sehr breit der sogenannte Auftragsmord in Kiew in der Ukraine. In die Ukraine übergelaufene Politiker aus Russland auf offener Straße erschossen. Zum Thema Psychologie der Gesellschaft, Amok und Abbildung. Eine Gesellschaft, die im Interesse des Konsums unentwegt den Narzissmus stimuliert, darf sich nicht wundern, wenn auch dessen destruktive Formen vermehrt zutage treten. Dazu gibt es einen langen Artikel in der jungen Welt von heute. Gucken wir auf die Taz. Die alten Kräfte regieren weiter. Kommentar zum Freispruch von Hosni Mubarak. Die Freilassung des ehemaligen Diktators Mubarak zeigt, Repression zahlt sich aus. Kaum ein Protest ist zu hören, obwohl Ägyptens Ex-Diktator jetzt doch straffrei bleibt. Naja, wer jetzt noch protestiert, wird sowieso zusammengeschlagen und in den Knast geschleift. Also, wer soll da jetzt noch protestieren? Immer noch Gewehre für Erdogan, Rüstungsexporteur Deutschland. Wegen der Menschenrechtslage hat die Regierung seit Anfang 2016 11-mal Waffenexporte in die Türkei abgelehnt. Aber im selben Zeitraum erlaubte sie 267. Keine Angst vor einer Geheimpolizei. Terrorexperte Peter Neumann beruhigt die Bevölkerung. Wenn ein Anschlag wie der in London geschieht, erklärt Peter Neumann die Lage. Der Terrorexperte hat sich schon sehr früh mit Salafisten befasst. Wenn das Thema interessiert, hier ein langer Artikel in der Taz von heute. Klinikskandal in Stuttgart, kein Geld aus Kuwait. Dubiose Deals haben drei Grüne geschlossen, um eine Klinik zu retten. Ihr Plan, Patienten aus dem Nahen Osten nach Stuttgart zu holen. Zwei türkische Imame verloren nach dem Putschversuch ihre Arbeit. Der deutsche Moschee-Dachverband DİTİB muss sie wohl nicht weiter beschäftigen. Dazu gab es einen Gerichtsprozess in Deutschland. Und wie gesagt, wie vorhin gehört, Merkel empfängt Palästinenserpräsident. Sie setzt weiter auf die Zwei-Staaten-Lösung. Und jetzt beenden wir offiziell den Nachrichtenblock und machen ein bisschen Musik. Ich suche mal ein schönes Lied. Ich habe hier eine Art Punk-Band entdeckt diese Woche. Die hat mir sehr gut gefallen. Die heißen Candelilla. Das sind vier Frauen, die haben es in sich. Von denen bringe ich mal das Lied Intimität. Candelilla. Und hiermit beenden wir den Katastrophenblock. Candelilla. Ein Teil, ein Versuch, ein Traum. Ein Wort, ein Tausch, eine Berührung. Ein Tanz, ein Versprechen. Eine Ironie, eine Idee. Eine Anziehung, ein Witz. Ein Merkmal, eine Übereinkunft, ein Trick. Ein Zeichen, ein Vergnügen, ein Rest. Das Flimmern, der Kopfschmerz, die Leidenschaft, die Leidenschaft. Eine Intimität, eine Intimität, eine Intimität. Eine Intimität, eine Intimität, eine Intimität. Ein Zwerg, eine Irritation, ein Spiel, eine Ahnung, ein Bild, eine Überlegung. Die Wärme, das Denken, der Lebenshunger, der Lebenshunger. Eine Intimität, eine Intimität, eine Intimität. Wut eine Sprache, eine Projektion, eine Überschreitung, eine Lüge, ein Pool. Ein Klassiker, eine Geschichte, ein Symbol, eine Frage, ein Hilfsmittel, ein Wunsch. Eine Regel, eine Parade, ein Crash. Eine Grenze, ein Tonfall, eine Lust. Ein Umkreis, eine Entwicklung, ein Blick. Eine Psychose, ein Gespräch, ein Coversong. Ein Ort, ein Vorschlag, eine Pause. Eine Suche, eine Rolle, ein Reim. Die Erotik, der Verrat, das Schweigen. Ja, das war die Gruppe Candelilla. Candelilla sind eine Münchner Postpunk-Band und die haben ein Album rausgebracht, das heißt Camping. Wir werden gleich noch ein Lied von dieser Gruppe spielen. Es ist ihr drittes Studioalbum, dieses Camping. Für das zweite, Hart Mutter von 2013, hatten sie noch den weiten Weg nach Chicago auf sich genommen, um dort mit dem berühmten Produzenten Steve Albini zu arbeiten. Für Camping mussten die vier Frauen nur nach Hamburg reisen, um den nicht weniger legendären Produzenten Tobias Levin aufzusuchen. Den Unterschied bei der Herangehensweise erklärt Bassistin Mira Mann in einem Telefonat. Bei Camping sei es der Band darum gegangen, weniger polyphon vorzugehen, also nicht wieder auf eine Übereinanderschichtung verschiedener Soundebenen zu setzen. Außerdem haben die Songs im Unterschied zu den Vorgängeralben nun auch richtige Titel. Vorher waren es nur Zahlen, die haben ihre Songs einfach durchnummeriert. Da gab es 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Ich kann nur sagen, mir hat dieses Album, ich habe bisher 4 Songs gehört, absolut gut gefallen. Man hat das Gefühl, die meinen, was sie sagen und die meinen, was sie machen. Die sind identisch mit sich selbst. Das vermisst man oft bei Rappern oder bei modernen Elektropunk-Bands. Da ist viel Pose und aufgesetzter Klamottenzirkus. Die verkleiden sich, schmieren sich irgendwas Lustiges in die Haare und stellen sich da vor die Mikros und gucken böse in die Landschaft und rappen da vor sich hin oder schreien irgendwas raus auf ihren Gitarren. Aber diese Frauen, die sind 100% echt. Dazu schreibt zum Beispiel Herr Rafik Will, sehr lobend, und das ist sehr akademisch ausgedrückt, aber ich lese es mal vor, weil es mir gefällt. Der Postmoderne wird immer wieder als Leitmotiv zugeschrieben, dass alles geht. Auch wenn es der Wissenschaftstheoretiker Paul Feierabend anders gemeint hat, war dieses Motto ästhetisch noch nie so verbreitet wie heute, vor allem in der Kultur, mit lauter Retro-, Crossover- und Bastardisierungskonzepten. Gut, wer das alles nicht so richtig mitgekriegt hat, braucht sich keine Sorgen zu machen. Das ist auch nicht so leicht zu verstehen, ich verstehe es auch nicht, aber es klingt super. Etwas jedoch bleibt beim Jonglieren mit Versatzstücken aus dem Beliebigkeitsfundus, und das ist jetzt wichtig, das müssen wir alle wirklich verstehen, auf der Strecke. Die Unbedingtheit der Äußerung. Könnte von Adorno stammen, diese Aussage. Die Unbedingtheit der Äußerung. Manchmal begegnet man ihr doch noch, zum Beispiel auf Camping, dem neuen Album der Münchner Postpunk-Band Candelilla. Hier hat man beim Hören das Gefühl, eindeutig so und nicht anders sein zu müssen. So muss es sein. Genug der Rede, wir hören noch ein Lied und dann kommt Werner mit der Kinowelt. Candelilla, das Lied Nummer 30. Happiness is easy, my foolish friend, bedenk. Mit der Hand, die du noch frei hast, halte ich fest an meiner Bewandern. Die Zeiten und die Innerlichkeiten und wie Rita sagt, part by part, oder wie Rita auch gerne mal sagt, part by part. Wir sind drinnen in den Rissen und wir schielen hinaus. Wir klettern, wir jagen, wird's dir noch wehtun? Nein, der Unterdruck ist gewaltig und hier unsere Hände. Zick, zack, mind your luck. Listening to Niemann's Land, a radio show in German. 91.4 FM Contrabanda in Barcelona. You are what you hear. Die letzte Viertelstunde im Niemann's Land ist angebrochen. Werner kommt mit Kino. Was gibt's? Kino gibt's interessante Geschichten jetzt, also in erster Linie natürlich für die, die hier in Barcelona wohnen, die anderen, die uns woanders hören, schadet es ja auch nichts, mal wieder ein paar gute Filme zu benennen. Also gleich heute Abend um 19 Uhr, I, Daniel Blake. Also ich habe den gesehen, übrigens der letzte Film von Ken Loach vom letzten Jahr, sehr empfehlenswert. Also Daniel Blake ist der Protagonist, der Hauptdarsteller, Schreiner, Herzinfarkt, die Ärztin sagt, nicht mehr arbeiten. Er muss aber, weil er seine Rente nicht bewilligt bekommt und gerät in die Mühlen da zwischen Arbeitsamt, Krankenkasse, die ganze Bürokratie, Amtsarzt, Sozialversicherung und so. Eine ähnliche Situation ist Katie, eine alleinerziehende Mutter, und die helfen sich jetzt gegenseitig. Katie muss, weil sie ihre zwei Kinder durchbringen muss, dann klaut im Supermarkt, wird erwischt, verdingt sich in so einem miesen Stadtteil, Puff, um noch Geld zu verdienen. Und also gut, irgendwann fängt er an zu rebellieren, der Daniel Blake. Also was weiter passiert, will ich jetzt nicht sagen. Wo kann man das sehen? Heute Abend um 19 Uhr im Ateneo Rebel. Das ist in Poplesec in der Straße von Onrada Nummer 32. Also da irgendwo zwischen U-Bahnhof Poplesec und Plaza España, den Berg rauf. Dann, wer es ein bisschen anspruchsvoller haben will, auch heute Abend, kein Film, aber ein Kolloquium, also ein sehr interessantes Gespräch zwischen zwei Leuten. Einer davon ist Werner Herzog, findet statt im Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, im CCCB um 21 Uhr. Der spricht da mit einem gewissen Paul Holdengräber, das ist der Direktor des Live-Programms der New York Public Library. Und sehr interessant die Ankündigung, das Thema ist Ecstasy and Terror in the Mind of God. Also Ekstase und Terror in Gottes Kopf. Darüber sprechen die also um 9 Uhr. Geht auf Englisch das Gespräch, aber mit simultanen Übersetzungen auf Spanisch. Allerdings 3 Euro Eintritt. Dann nächste Woche, wie immer, Mittwochskino im Goethe-Institut, 20 Uhr, wieder so ein Jugendfilm, der Titel ist Fickende Fische. Also so ein junger Mann, 16 Jahre alt, liebt seinen Großvater und die Unterwasserwelt, doch er kämpft mit einem anderen Problem als andere Gleichaltige. Seit einer Bluttransfusion hat er HIV, also HIV-Viren im Körper, lernt die quirlige Nina kennen und jedenfalls heißt es hier in der Ankündigung, ein ehrlicher, unaufgeregter Film, der schweren Themen mit Leichtigkeit begegnet. Um 20 Uhr im Goethe-Institut. Am 29.03. Mittwoch, ne? Muss man auch sagen. Ja, nächsten Mittwoch. Und dann noch ein sehr interessanter Film, scheint mir das zu sein, denn ich habe den nicht gesehen. Kafka. Ich weiß nicht, ob du den irgendwann mal gesehen hast. Es gibt mehrere. Welchen? Ja, nee, also der von Soderbergh. Ja, den kenne ich. Der ist gut. Der ja, ist gut. Ja. Und also ein Thriller im Grunde im Stil des expressionistischen Kinos, ne, so düstere, spannungsgeladene Rahmenhandlung. Und angesiedelt in Prag, so kurz nach dem Ersten Weltkrieg, so Verfolgungs-, Verschwörungsgeschichte, durchgehend schwarz-weiß gefilmt. Aber heißt Kafka, das ist der Titel von dem Film, aber ist keine Filmbiografie. Aber verknüpft eben doch Motive aus dem Leben von Kafka mit den Inhalt seiner Romane, zum Beispiel Prozess oder Das Schloss, ne, ist Angestellter einer Versicherungsgesellschaft, wäre aber lieber Schriftsteller und denkt sich Geschichten aus. Ne. Der ist mit dem Jeremy Irons übrigens. Genau, ja, Jeremy Irons ist Kafka und dann aber auch spielen mit Armin Müller-Stahl, Alec Guinness. Und also wie gesagt, dann wird ein Freund von ihm ermordet und er beginnt den Mörder zu suchen, stößt dann auf weitere ungeklärte Todesfälle und gerät so zu einer Widerstandsgruppe Anarchisten, zu denen auch sein Freund gehört hatte. Ne? und dann trifft er auf einen Dr. Murnau. Ja, der Film ist voller Anspielungen. Es ist eigentlich das Material Kafka. Der Film ist 100% Atmosphäre. Hat nur fragmentarisch etwas mit Kafkas Leben zu tun, ist aber absolut sehenswert. Die Atmosphäre ist unglaublich kafkaesk. Ja, also jedenfalls, dieser Film läuft am nächsten Freitag, am 31. März um 19 Uhr, da oben in Gracia, im Ateneo Libertari de Gracia. Das ist in der Straße Alsina Nummer 5, da zwischen Providencia und Carrera del Robi, noch ein bisschen oberhalb vom Cine Verde und dann geht's irgendwo rechts rein. Kafka. Read your name. Why shouldn't it be? There are people watching. This has been opened. Oh. Shall I reseal it? I understand you fancy yourself as a writer. Ich habe hier gerade den Trailer laufen. Die Bilderwelt dieses Films ist unglaublich gut gemacht. Wenn man sich vorstellt, beim Lesen von Kafkas Schloss und der Prozess und seine Erzählungen, die Bilder, die man sich da vorstellt, die hat Soderberg in gutes Kino umgesetzt. Das meiste ist in Schwarz-Weiß, aber dann springt der Film manchmal in Farbe über. Gut, die letzten 5 Minuten. Wir können uns praktisch schon verabschieden, Werner. Schlussworte. Bueno, Schlusswort, mein Gott. Vor allem, ja, nicht vergessen, heute Nacht die Uhr zurückstellen. Wir werden in dieser Nacht von Samstag auf Sonntag eine Stunde weniger schlafen. Das ist vor allem wichtig, wenn ihr uns dann nächste Woche am Samstag wieder hören wollt, dass ihr da nicht eine Stunde zu spät kommt, ne? Früher aufstehen nächste Woche. Tschüss. Ja, tschüss. Alles Gute, ne? Ich grüße nochmal Iris. Ich hoffe, du hörst uns jetzt. Herzlichen Glückwunsch zu deinem zarten 25. Geburtstag. Und willkommen auch zurück in Barcelona. Gestern Abend bist du ja zurückgekommen von einer Asien-Tournee. Und wir freuen uns, dass es dich gibt und wir haben dich sehr lieb. Felicidades, herzlichen Glückwunsch. Tschüss, adeo, agur. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Und alle die, die Teile der Sendung oder die ganze Sendung sogar verpasst haben sollten, die verweise ich auf unseren Podcast im Internet. Da gibt es 2 Adressen, wo Sie hingehen können. Einmal unter www.niemandsland.contrabanda.org und die andere Adresse ist www.niemandslandradio.blogspot.com. Werden Sie glücklich. Agur. Tschüss.